Radio Bremen 2, das Feature am Montagabend. Wir fahren schneller Auto, als wir sehen können. Wir haben Datenautobahnen entwickelt, die Meldungen mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Fortschritt wird mit Beschleunigung gleichgesetzt. Dabei hinkt das natürliche Tempo des Menschen der technisch erreichbaren Geschwindigkeit weit hinterher. Die Zeit wird dem Menschen zum Problem, genauer der Zeitmangel. Dabei gerät er in die Gefahr, dass er sich mit seinen begrenzten Fähigkeiten zunehmend überflüssig macht, dass er die Kräfte, die in ihm stecken, verliert, weil er sie nicht mehr einsetzt. Wenn man aber dem Pariser Geschwindigkeitsforscher Paul Virilio glauben will, so ist die Beschleunigung dennoch naturgegeben. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de/feature. Diese Sendung wird eine ganze Stunde dauern. Ich weiß, so viel Zeit können Sie kaum erübrigen. Aber vielleicht hören Sie mal rein, während Sie gleichzeitig Auto fahren, essen, Zeitung lesen, bügeln, Fernsehen oder Haare waschen. Ich werde mein Schnellstmögliches geben. Martin Luther empfahl als angemessenes Zeitmaß für eine Predigt eine Stunde. Das war eine enorme Kürzung im Vergleich zu den damals üblichen, weitaus längeren Kanzelreden. Nur noch eine Stunde. Da ging es wahrscheinlich los, dass der Mensch das Zuhören verlernte. Und heute, so munkelt man jedenfalls, bringt er es kaum noch fertig, geschlagene 60 Minuten intensiv zu lauschen. Es gibt ja so viel Wichtigeres zu tun. Könnten Sie sich trotzdem vorstellen, jetzt gemütlich auf dem Sofa Platz zu nehmen? Vielleicht sogar die Beine hochzulegen, eine Tasse Kaffee dazu, etwas Gebäck. Fortschrittskrank. Vom Leben in der beschleunigten Gesellschaft. Von Mechthild Müser. Erst der ölige Motor aufgehört. Wie ein verliebter Kater kläglich zitternd zu knurren, fliegen wir unersättlich hinan. Der Propeller kreist wie eine rotierende Doppelaxt. Ihr mähen die Sterne wie Ähren. Habt Acht, sie in hohlen Händen zu fangen, denn für euch, Kinder der Angst, steigen wir zu den hängenden Gärten des Himmels empor. Ich bin langsam. Wahrscheinlich genauso langsam wie Sie. Aber mit dem Fahrrad fahre ich 15 Kilometer in der Stunde, mit dem Auto 150 Kilometer in der Stunde, mit dem Zug 300 Kilometer in der Stunde. Und die Concorde fliegt mit Überschallgeschwindigkeit, sodass ich 3 Stunden eher in New York lande, als ich von London losgeflogen bin. Je rappelle qu'au 19e siècle, le mot progrès était remplacé par le grand mouvement. Intéressant. Ich möchte hier daran erinnern, dass das Wort Fortschritt im 19. Jahrhundert den Begriff große Bewegung ersetzt hat. Das ist interessant. Zum Fortschritt sagte man große Bewegung. Diese große Bewegung ist nun an ihre Grenze gestoßen. Die äußerste Geschwindigkeit hat nämlich den Menschen in Misskredit gebracht. Und da kann man sich nun fragen, was wird jetzt geschehen? Man spricht in einem Augenblick von den Menschenrechten, in dem der Mensch in gewisser Weise in allen Bereichen von den Maschinen übertroffen wurde. Ich wiederhole, in allen Bereichen, außerdem des Denkens und der Innovation. Die Bewegung und die Geschwindigkeit, zu der sich der Mensch berufen fühlt, ist das Forschungsgebiet des französischen Dromologen Paul Virilio. Dromologe, eine ziemlich ungewöhnliche Berufsbezeichnung. Die Dromosphäre ist die Sphäre der Beschleunigung. Dromos kommt aus dem Griechischen und heißt Lauf oder Rennen. Warum Virilio ausgerechnet dieses Thema umtreibt? Je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 1932. Je suis un enfant de la Blitzkrieg. J'ai vécu cette 8 ans cette contraction de l'espace géographique européen, de la Festung Europa. Ich bin ein Kind des Krieges, des Zweiten Weltkriegs. Ich bin 1932 geboren. Ich bin ein Kind des Blitzkriegs. Und der bedeutete das Schrumpfen des europäischen Raumes, der Festung Europa. Die Geschwindigkeit ist der Quotient, aus der bei der Bewegung eines Körpers oder Massenpunktes zurückgelegten Wegstrecke S und der dazu benötigten Zeitspanne T. La guerre éclair, c'était aussi les bombardements éclair. J'étais à Nantes, ville qui a été détruite par les bombardements alliés. Der Blitzkrieg bedeutete auch Blitzbombenangriffe. Ich war in Nantes, einer Stadt, die von den Bombenangriffen der Alliierten zerstört wurde. 1943 stand ich Schlange mit meiner Mutter, um Gebäck für die Gefangenen zu bekommen. Ich sah mir Spielzeugläden an. Am selben Nachmittag wurde das alles in ein paar Minuten zerstört. Für ein Kind ist das etwas Außergewöhnliches. Eine Stadt kommt ihm ewig vor wie die Alpen. Und plötzlich war da nur noch ein Trümmerfeld. In der Ferne erblickte man die Hügel. Damals habe ich die Relativität des Realen gespürt. Die blitzschnelle Zerstörung der Stadtkulisse hat meine Weltanschauung zumindest als Kind geformt. Qui a façonné, je dirais, ma vision du monde, du moins celle de l'enfant que j'étais. Paul Virilio lebt in Paris, wo er an einer äußerst befahrenen Straße die altehrwürdige École Spéciale d'Architecture leitet. Ein vielgefragter Mann. Meine erste Anfrage für ein Interview hat er schlichtweg abgelehnt. Sehr geehrter Herr Müser, so ließ er mir durch seine Sekretärin mitteilen, ich habe leider keine Zeit, Sie zu empfangen. Keine Zeit. In dieser schnellen Gesellschaft wird die Zeit immer knapper. Ein seltsames Paradox. Ich bin dann zu Professor Bernhard Lachenmeier nach München gefahren. Lachenmeier arbeitet dort an der Augenklinik der Universität. Auch er befasst sich mit den Folgen der beschleunigten Gesellschaft. Ganz praktisch. Jahrelang operierte er komplizierte, schwere Augenverletzungen bei Menschen, deren Kopf durch die Windschutzscheibe gegangen war. Heute erforscht er im Labor und auf freier Strecke die Zusammenhänge von menschlichem Sehvermögen und Fahrverhalten. Man muss davon ausgehen, dass der Kraftfahrer während des Fahrablaufes in ständiger Folge Blickbewegungen durchführt, um Gefahrenobjekte zu erfassen, zum Beispiel Fußgänger, andere Verkehrsteilnehmer, Verkehrszeichen, Signale, muss er ständig seine Augen bewegen. Soweit ist das nichts Neues. Aber jetzt kommt's. Und es ist durch Versuche belegt worden, dass wir heute höchstens 3 solcher Blickwendungen pro Sekunde durchführen können. Das ist die Grenze der Erfassbarkeit der Umwelt. Und wenn man diese 3 Blickbewegungen pro Sekunde in das reale Verkehrsgeschehen umlegt, dann muss man davon ausgehen, dass die Fahrgeschwindigkeiten, die heute üblicherweise gefahren werden, vor allem auch im Innerortsbereich weit über dem liegen, was der physiologischen Wahrnehmbarkeit durch den Fahrer eigentlich entspricht. Ergebnis? Wir fahren viel schneller Auto, als wir sehen können. Fortschrittlich ist in seinem Wesen nur derjenige Schritt, der zur Steigerung der Schrittfähigkeit führt. Dies gibt uns die Formel der Modernisierungsprozesse in die Hand. Fortschritt ist Bewegung zur Bewegung, Bewegung zur Mehrbewegung, Bewegung zur gesteigerten Bewegungsfähigkeit. Wenigstens einen von ihren utopischen Plänen hat die moderne Gesellschaft ja verwirklicht. Den der kompletten Automobilisierung. Den Zustand, in dem sich jedes volljährige Selbst am Steuer seiner sich selbst bewegenden Maschine selbst bewegt. Weil in der Moderne das Selbst ohne seine Bewegung gar nicht gedacht werden kann, gehören das Ich und sein Automobil metaphysisch wie Seele und Körper derselben Bewegungseinheit zusammen. Das Automobil ist das Allerheiligste der Moderne. Es ist die kultische Mitte einer kinetischen Weltreligion. Es ist das rollende Sakrament, das uns Teilhabe verschafft an dem, was schneller ist als wir selbst. Es ist so, normalerweise reagiert der Fahrer nur auf Objekte, wenn er sie direkt anblickt, also sie direkt fixiert, wie wir das nennen. Es ist aber ein reiner Zufall, wenn ein Gefahrenobjekt, zum Beispiel ein Fußgänger, zufällig an der Stelle sich befindet, an die der Fahrer gerade guckt. Das heißt umgekehrt, normalerweise müssen die Objekte erst durch das sogenannte periphere oder indirekte Sehen erfasst werden, das relativ schlechte räumliche Auflösung besitzt. Wer Auto fährt, nähert sich dem Numinosum. Er fühlt, wie sein kleines Ich sich zu einem höheren Selbst erweitert, das uns die ganze Welt der Schnellstraßen zur Heimat gibt und uns bewusst macht, dass wir zu mehr berufen sind als zum halbtierischen Fußgängerleben. Wir sind nur sehr schlecht in der Lage, im peripheren Sehen kleinere oder mittelgroße Objekte zu erkennen. Das ist letztlich auch der Grund dafür, dass zum Beispiel viele der Verkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung, also der tödlichen Verkehrsunfälle im Straßenverkehr, sich unter diesem Aspekt ereignen. Der Kraftfahrer muss umgekehrt ein Objekt zunächst peripher wahrnehmen in der Regel und kann erst nach der fovialen Erkennung reagieren, und das braucht Zeit. Man muss davon ausgehen, dass dieser periphere Wahrnehmungsmechanismus mindestens 0,3 bis 0,6 Sekunden erfordert. Und erst dann kann die eigentliche Reaktion ablaufen. Meine Frau sagt zu mir, alle 50 Minuten stirbt auf Frankreichs Straßen ein Mensch. Schau sie dir an, all diese Verrückten, die an uns vorbeifahren. Wie kommt es, dass sie keine Angst haben, wenn sie am Steuer sitzen? Was soll ich antworten? Vielleicht Folgendes. Der über sein Motorrad gebeugte Mensch kann sich nur auf die gegenwärtige Sekunde seines Fluges konzentrieren. Er klammert sich an ein sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft abgeschnittenes Fragment der Zeit. Er ist der Kontinuität der Zeit entrissen. Er steht außerhalb der Zeit. Anders gesagt, er befindet sich in einem Augenblick der Ekstase. In diesem Zustand weiß er nichts von seinem Alter, nichts von seiner Frau, nichts von seinen Kindern, nichts von seinen Sorgen. Und er hat keine Angst, wenn er losfährt. Denn die Quelle der Angst liegt in der Zukunft. Und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Da! Schon gleitet die Erde unter unserem rollenden Schritt, während der Flügel unbeweglich im All verharrt und des Propellers Fühler wie ein runder Spiegel erglänzen. Die Bäume neigen sich, als wollten sie uns bestreichen. Die Häuser verbergen den kalkigen Bauch in den Höfen. Die Schlote spitzen sich zu in den unsichtbaren Spitzen der Blitzableiter. Die weingezäumten Terrassen strecken sich wie Gebisse und das Blattwerk verschlingt das Weinen der Dächer in der goldgelben Flur. Menschen fahren in ein Auto. Warum? In ein Auto braucht man keinen Plan zu machen. Man kann die Türe öffnen und fahren. Wir haben die Neigung, ebenso wie Tiere, keine Plan zu machen. Und die Auto macht das möglich. Zweiter Hintergrund ist, in unserem Auto haben wir unser eigenes Territorium. Das ist unser eigen kleines Gebiet. Das wollen wir haben. Das haben wir nicht im Zug oder im Bus. Dann sollen wir stehen und stehen gegen ein anderes gepackt. Dritter Hintergrund ist, im Auto können wir selbst steuern. Wir beherrschen unsere eigenen Bewegungen. Das willen wir. So haben wir das hunderte von tausend Jahren gemacht. Wir bewegen selbst. In ein Auto machen wir selbst die Bewegungen. Das Auto beschützt uns gegen die Umgebung. Und ja, wenn wir Jäger waren, hatten wir Bedürfnis an etwas, das uns schützte. So, man kann sagen, ja, das Auto, das ist damit noch assoziiert. Das schützt uns vor eine feindliche Umgebung. So, es gibt wieder alte evolutionäre Gesetze, die uns im Auto treiben. Und es ist sehr schwierig, Leute aus dem Auto zu kriegen. Piet Frohn, Professor für Psychologie in Utrecht, erklärt damit auch, warum Männer ihre Blechkisten mehr hegen und pflegen als die doch sonst in Pflege aller Art geschulteren Frauen und warum eine hohe PS-Zahl ihre Persönlichkeit so offensichtlich aufwertet. Geschwindigkeit macht sie eindeutig zum besseren Jäger, auch wenn es auf unseren Autobahnen kein Wild mehr zu erlegen gibt. Ich fahre und beobachte im Rückspiegel hinter mir einen Wagen. Das kleine Licht links blinkt. und der ganze Wagen strahlt Wellen der Ungeduld aus. Der Fahrer wartet auf die Gelegenheit, mich zu überholen. Er lauert auf diesen Moment wie der Raubvogel auf einen Spatz. Neben dem Fahrer sitzt eine Frau. Warum erzählt der Mann ihr nicht etwas Lustiges? Warum legt er ihr nicht die Hand aufs Knie? Stattdessen verflucht er den Autofahrer vor ihm, der nicht schnell genug fährt. Sicheres Telefonieren auch bei Tempo 200 mit der Freisprecheinrichtung fürs Autotelefon. Wir haben auch im Labor seinerzeit Versuche gemacht, wo wir die Probanden mit akustischen Reizen abgelenkt haben, also wo sie gleichzeitig neben dem visuellen Stimulus auch irgendwelche akustischen Dinge mitbeantworten mussten, und das führt automatisch zu einer deutlichen Erhöhung der Wahrnehmungszeiten. Das heißt, immer dann, wenn der Fahrer mehrere Dinge gleichzeitig macht, das ist eigentlich eine triviale Alltagserfahrung, also wenn sie gleichzeitig dem Radio aktiv zuhören oder telefonieren oder irgendwelche mechanischen Dinge verrichten im Fahrzeug, dann sind sie abgelenkt und ihre Wahrnehmung für den Außenbereich ist eingeschränkt. Der Radwechsel. Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Warum schauen Sie jetzt auf die Uhr? Ist Ihnen gerade eingefallen, dass Sie dringend noch ein Fax abschicken müssten? Dass Sie noch Herrn XY und vielleicht sogar Ihre Mutter anrufen sollten? Oder dass Sie noch schnell eine tiefgefrorene Suppe in die Mikrowelle schieben könnten? Le mouvement est le milieu du vivant. Être anima, animal, c'est être doué de mouvement. Die Bewegung ist das Gesetz des Lebens. Bewegung, animal, animal zu sein, bedeutet, bewegungsfähig zu sein, nicht schlaff zu sein. Das Gesetz der Bewegung geht zusammen mit dem Gesetz der Beschleunigung oder der Verlangsamung oder Entschleunigung, wenn man so will. Die Bewegung hat zwei Gänge. Geschwindigkeit ist nicht der Gegensatz von Langsamkeit. Die Langsamkeit ist eine andere Geschwindigkeit, eine Entschleunigung. Lebendig sein bedeutet, dass man dem Gesetz der Bewegung gehorcht. Das heißt, diesem Element der Geschwindigkeit. In der technisierten Welt gilt nur die erste Gangart. Beschleunigung, Fortschritt, Rationalisierung, Produktivitätssteigerung, Wachstum, Rekorde. Virilio gehört zu den wenigen, die angesichts neuer beschleunigender Erfindungen nicht gleich in Euphorie verfallen. Zumindest stellt er die Frage nach dem Preis, den wir dafür zahlen. Deshalb hatte ich mir nach seiner Absage auch nicht schnell einen anderen Interviewpartner gesucht, wie Sie ja schon gemerkt haben. Ich habe einfach ein paar Monate abgewartet. Und weil er seine Absage an Herrn Mechthild Müser geschickt hatte, dachte ich, es sei vielleicht geschickt, mich diesem älteren Herrn, einem Franzosen zudem, als Frau vorzustellen. Ich unterschrieb meinen Brief, also mit meinem vollständigen Namen, Mechthild Maria Müser. Und siehe da, jetzt hatte er Zeit. Il y a une loi de moindre action ou de moindre effort qui détermine le développement des techniques. Es gibt ein Gesetz, sich so wenig anzustrengen wie möglich. Das bestimmt die Entwicklung der Technik. Wir haben nie ein Gerät für die Verlangsamung entwickelt. Wir erfinden nur Apparate, die beschleunigen. Ein Beispiel dafür ist der Fahrstuhl. Das Gesetz, sich so wenig anzustrengen wie möglich, hat zur Folge, dass wir den Fahrstuhl der Treppe vorziehen. Der Fahrstuhl ermöglichte die Errichtung der Hochhäuser. Ohne Fahrstuhl wären sie unvorstellbar gewesen. Der Mensch spart seine körperliche Kraft und erfindet Prothesen. Den Fahrstuhl, das Auto, das Flugzeug, die Rakete. Hinter der Geschwindigkeit herrscht das Gesetz der Trägheit. La voiture, l'avion, la fusée, l'ascenseur, l'escalator, etc. Il y a une sorte de loi de la paresse. Derrière la vitesse. Aber die Trägheit kommt nicht so recht zum Zuge. Jede Minute eingesparter Zeit wird schnell gefüllt. Heute reicht längst nicht mehr, mit der Zeit zu gehen. Es nützt nicht einmal mehr, mit der Zeit zu rennen. In Dreieich bei Frankfurt bemüht sich deshalb der Verein für Zweitnormalität Delta T zurzeit darum, dass Langschläfer nicht länger diskriminiert werden. Delta T ist das Zeichen für die Zeitspanne, die Spätaufsteher länger im Bett verbringen als Normalmenschen. Weshalb ist das Vergnügen an der Langsamkeit verschwunden? Ach, wo sind sie, die Flaneure von einst? Wo sind sie, die faulen Burschen der Volkslieder, diese Vagabunden, die gemächlich von einer Mühle zur anderen zogen und unter freiem Himmel schliefen? Sind sie mit den Feldwegen, den Wiesen und den Lichtungen mit der Natur verschwunden? Ein tschechisches Sprichwort beschreibt ihren süßen Müßiggang mit einer Metapher. Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster. Wer dem lieben Gott ins Fenster schaut, langweilt sich nicht. Er ist glücklich. In unserer Welt ist der Müßiggang zur Untätigkeit geworden. Und das ist etwas ganz anderes. Der Untätige ist frustriert. Er langweilt sich. Ist beständig auf der Suche nach der Bewegung, die ihm fehlt. Alors, il y a une dimension animale dans la vitesse. Donc, le phénomène d'accélération est aussi un phénomène de l'espèce animale. Je rappelle que pour survivre, il y a le poids, la masse, c'est l'éléphant. Also, es gibt eine tierische Dimension der Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist auch eine Erscheinung des Tierreichs. Um zu überleben, gibt es mehrere Lösungen. Das Gewicht, die Masse ist eine Eigenschaft des Elefanten und des Stiers. Es gibt die Kraft und die Kralle des Löwen und des Tigers. Und es gibt die Geschwindigkeit. D'une certaine façon, la course, je rappelle que dromologie vient de course, du grec dromos, qui veut dire course, la course est éliminatrice et elle est une sorte de justice de l'histoire animale. Das Rennen ist im Tierreich eine Art, sich zu retten, zu entkommen. Die Gazelle flieht, um zu überleben. Es geht um ein Ausscheidungsrennen, eine Art Justiz der Tiergeschichte. Aber beim Sport bleibt nur der Erste übrig. Der Zweite ist schon vergessen. Nur der Erste überlebt als Held oder als Sieger. Und Tor! Tor! Und Tor! Und Tor! Be fast or be the last. Wir leben um die Wette und wollen alle Sieger sein. Das ist auch eine evolutionäre Sache. Beispiel: Ein Kaninchen hört Geräusch. Dann kann das Kaninchen denken, was meint das Geräusch und so weiter. Das Kaninchen kann besser 100-mal wegrennen, als einmal aufgefressen werden. So, wir haben gelernt, auch wir Menschen, dass es gut ist, um sehr schnelle Entscheidungen zu machen. Das hat dafür gesorgt, dass wir konnten überleben. Aber was geschieht jetzt? Jetzt ist es nicht mehr nötig in vielen Fällen, um schnelle Entscheidungen zu machen. Wir haben die Zeit. Man kann Bücher lesen und denken und rechnen und so weiter. Aber was man sieht in vielen Geschäften und so weiter, das ist, dass der Manager, dass er die Neigung hat, um immer mehr schnelle Entscheidungen zu machen, sehr schnell. Und die schnellen Entscheidungen sind oft sehr falsch. So, das gibt Probleme. Aber das ist auch zu erklären von der evolutionären Geschichte. Es ist ganz offenbar, dass das menschliche Erleben, auch wenn wir uns außermenschliche Leistungen entlehnen können, mehr oder minder an den Bereich gebunden bleibt, den wir mit eigenen Kräften bewältigen können. Bisher sehen wir kein Anzeichen, dass unsere Natur sich wesentlich anpasst. Auch der Düsenjäger wird unser Herz nicht einholen. Es gibt, so scheint es, einen menschlichen Maßstab, den wir nicht verändern, sondern nur verlieren können. Wer holt uns vor dem Mond oder der Sonne ein? Niemand. Höhnisch lacht der Motor in den heißen Zylindern. Schallend, monoton, wollüstig, isochron. Das Gestell der Himmelsmaschine zittert wie ein Skelett, das am dunklen Abend im Februarwind an einer trunkenen Weide baumelt. Vorwärts, vorwärts! Jagen wir wie ein Wurfgeschoss bis zur Sonne. Weiter hinaus, in die Bahn fremder Welten. sind wir dann aber frei, o Herr, dessen Stimme dem Sturme gleicht. Gib uns die Kraft, uns selbst zu betrachten, mit unverfälschten, reinen Augen. Es ist klar, dass das Tempo des lebendigen Menschen, der Stoffwechsel, die Reflexe eines Einzelnen nicht mehr den Erfordernissen beim Einsatz elektronischer Geschwindigkeit entspricht. Deshalb ersetzt man den Menschen mit Maschinen. Er ist nicht schnell genug. Nicht Hochleistungsmotoren, sondern Mikroprozessoren bestimmen den neuen Standard der Geschwindigkeit. Datenautobahnen, Schnellstraßen durch den Äther. Nicht Materie bewegt sich vorwärts, sondern Information. Die kleinste Einheit heißt nicht Atom, sondern Bit. Willkommen. Sie haben Post. Übertragung beendet. Bis bald. Information als neuer Warentyp in der multimedialen Gesellschaft. Informationen aber sind besonders wertvoll, wenn nur wenige sie besitzen. Börsenspekulanten, Unternehmer und Journalisten haben das längst erkannt. Aber die Gesetzgebung ist noch gar nicht auf das Neue vorbereitet. Einem Topmanager, der weltweit große Telefongesellschaften mit Software beliefert, passierte Folgendes. Mit einem Magnetband im Handgepäck, das Informationen im Wert von 1 Million Schweizer Franken enthielt, wurde er von einem Zollbeamten des Flughafens aufgehalten. »Das ist ein Magnetband«, sagte der Zollbeamte, »das ist zollpflichtig.« Der eilige Manager erwiderte, »Ja, ja, machen Sie schnell, ich zahle sofort, sonst verpasse ich meinen Flug.« »Moment mal«, meinte der Zöllner, »ist was draufgeschrieben?« »Ja, es ist voll mit Software«, antwortete der Manager. Worauf der Zöllner abwinkte, na, dann ist es gebraucht und zollfrei. Sie können es mitnehmen, es kostet nichts. Zu Beginn des nächsten Jahrtausends werden unsere linken und rechten Armbänder oder Ohrringe auf dem Umweg über erdnahe Satelliten miteinander kommunizieren und dabei mehr Rechenpotenzial besitzen als unsere heutigen PCs. Ein Telefon wird nicht mehr aufdringlich klingeln, sondern wie ein gut ausgebildeter englischer Butler Anrufe entgegennehmen, sortieren und gegebenenfalls auch beantworten. Schulen werden sich zu einer Kombination aus Museum und Spielplatz entwickeln, in der Kinder sich treffen, um ihre Ideen zu sammeln und mit anderen Kindern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Der digitale Planet besitzt die Größe und Form eines Stecknadelkopfs. Während Zollbeamte immer noch Koffer und Kofferräume durchsuchen, Weinflaschen und Stangen von Zigaretten zählen, rasen auf den Datenhighways Informationen hin und her, ohne dass irgendjemand davon Notiz nimmt, geschweige denn ihre Werte verzollt. Angefangen hat die Entwicklung Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts und das alles war noch auf der Basis von Relaisschaltung und war eben hauptsächlich dazu gedacht, irgendwelche ganz normalen Rechnungen, Additionen und Lösungen von einfachen Gleichungen und so etwas halt möglichst schnell auszuführen. Das, was Menschen halt auf dem Papier dann in vielen Stunden nur machen können, das sollte halt in wenigen Minuten oder Sekunden passieren. Da wurden große Maschinen gebaut, die auf keinen Fall mehr konnten als die kleinsten Taschenrechner heute. Das kann man ganz genau sagen. Die waren halt wirklich nur Rechensklaven, die einfachste Rechenoperationen auszuführen in der Lage waren. Und das aber dann von Anfang an eben deutlich schneller als Menschen. Der Informatiker Hans-Jörg Krejowski. Rechenschritte spielen auf den Datenautobahnen keine Rolle mehr. Ein Bit hat keine Größe, keinen Umfang und kein Gewicht. Neueste Forschungsergebnisse erlauben die Vermutung, dass sich etwa 1000 Milliarden Bits pro Sekunde übertragen lassen. Das bedeutet, dass eine Glasfaser von der Dicke eines menschlichen Haares genügt, um in weniger als einer Sekunde jede bisher erschienene Ausgabe des Wall Street Journal zu übermitteln. Bei einer Datenübertragung in dieser Geschwindigkeit ist Glasfaser in der Lage, gleichzeitig 1 Million Fernsehkanäle auszusenden. Und denken Sie daran, ich spreche von einem einzigen Glasfaserkabel. Wenn man mehr davon will, muss man einfach mehr davon herstellen. Letztendlich ist es doch nur Sand. Es gibt optische Kabel und da geht das im Prinzip in Lichtgeschwindigkeit durch. Lichtgeschwindigkeit. Die Bits, die Daten auf den Datenautobahnen, können mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Das sind fast 300.000 Kilometer in der Sekunde. Der Umfang der Erdkugel beträgt ungefähr 40.000 Kilometer. Das bedeutet, dass eine Meldung in einer Sekunde 7-mal um den Erdball rasen kann. Ist ja schön, wenn man alle möglichen Sachen in Lichtgeschwindigkeit von einem Ort zu einem anderen transportieren kann. Aber entscheidender ist doch, welche Informationen wir überhaupt von irgendwelchen anderen Punkten der Erde zu uns oder von hier irgendwo anders hin transportieren wollen. Diese Datenautobahnen, wie man das so nennt, werden eben für viele sehr merkwürdige Dinge auch genutzt. Da kann man nachgucken, was auf der Speisekarte im MIT etwa draufsteht und sowas. Aber das sind halt Informationen, für die interessiert sich niemand. Das ist, glaube ich, ein großes Problem an der Stelle, dass die Quantität der Informationen, die verfügbar wird, die wächst gewaltig im Moment mit diesen neuen Netztechniken. Sie sein, dass wir in all diesen Informationen ertrinken. Werden Sie auch vom Radiowecker mit den frühen Nachrichten aus dem Schlaf gerissen? Hören Sie noch vor dem Frühstück, welches Attentat in welchem Teil der Welt begangen wurde und wie die Fronten in den Bürgerkriegen verlaufen? Überfliegen Sie neben dem Morgenkaffee die Schlagzeilen der Tageszeitung und hören gleichzeitig dem lockeren Geplauder eines Radiomoderatoren zu? Beenden Sie Ihren Tagesablauf mit den letzten Nachrichten oder vielleicht einem Thriller, der Ihnen noch kurz vorm Schlafengehen die Haare zu Berge stehen lässt? Sind Ihre Gedanken dank der alten und der neuen Technologien so überbevölkert mit realen und fiktiven Menschen und deren Verhaltensweisen, dass Sie gar nicht mehr wissen, wer Sie selbst eigentlich sind? Dann leiden Sie an Multiphrenie, behaupten Psychologen. Denn die Fremden im eigenen Kopf kennen zu jeder Meinung eine Gegenmeinung, zu jedem Verhalten ein ebenso sinnvolles anderes. Die Vielzahl der Informationen und Beziehungen zersplittert das Ich in tausend Teilchen. Der Propeller hat in die feurige Weide des Himmels eine Spur gezogen. Steigen wir unbeirrt hinauf. Der Wind benetzt unser Haupt. Und unter dem Druck raubgieriger Hände strecken sich die starren Steuer. Nach oben, noch höher. Rote Adler sind wir mit stählernen Krallen und kreisen am Firmament unserer Wünsche. Wir betrachten die Welt aus zwei geblendeten Augensonnen. Und wer noch Arbeit hat, steckt in einem von der elektronischen Maschinerie bestimmten Rhythmus, der an der Grenze des Erträglichen liegt. Das ist wahr, nicht nur für Arbeiter, sondern auch für Staatsmänner und Leute mit Verantwortung. Das geht zu schnell für den Menschen. Daher die Versuchung, ihn durch Maschinen und Automation zu ersetzen. So wird der Mensch in gewisser Weise, nachdem er die Grenze der Lichtgeschwindigkeit erreicht hat, überflüssig, nutzlos. Es gibt also eine Art Verachtung der Potenz des lebenden Wesens, was ein gewaltiger Vorfall ist. Und der ist herbeigeführt von den neuen Technologien und vom Fortschritt. Sind Sie schon arbeitslos? Oder leben Sie mit der Angst, dass auch Ihr Job in nicht allzu ferner Zukunft verloren geht? Dass Ihr Betrieb an irgendeinem Punkt auf der Erde verlegt wird, der billig zu haben ist? Qualifizierte russische Wissenschaftler forschen für ein Fünftel des Gehalts, das ein Deutscher bekommt. Asiatische Textilschneiderinnen nähen für ein paar Pfennige in der Stunde. Die globalen Vernetzungen via Datenautobahnen forcieren Verschiebungen von enormem Ausmaß. Veraltete Betriebe werden einfach abgewickelt, so wie jüngst geschehen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen. In der psychosomatischen Burgklinik in Stadt Lengsfeld in Thüringen mit 180 Betten herrschen fast lazarettartige Zustände, klagt der Leiter Professor Reinhard Plassmann. Ich treffe immer wieder auf Patienten auch mittleren Alters, Mitte 40, auch um die 50, die mehrere Jahre lang äußerst aktiv versucht haben, wieder ihren Platz zu finden. Also zum Beispiel der technische Abteilungsleiter in einer großen Maschinenfabrik, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass er nach Abwicklung seines Großbetriebes vielleicht nicht mehr gefragt sein könnte. Es ist ihm ganz undenkbar. Er geht optimistisch in die Arbeitslosigkeit und stellt nach einem halben Jahr fest, es gibt niemand, der sich für ihn interessiert. Dann macht er eine Umschulung und stellt dann fest, dass auch nach dieser Weiterqualifikation sich niemand für ihn interessiert. Es passt ihm nicht ins Weltbild, dass es so ist. Dann nimmt er eine Arbeitsstelle an, irgendwo im Westen, und macht nach einem halben Jahr die Erfahrung, dass dieser Unternehmer mehr an dem Arbeitsamtszuschuss interessiert war, als an ihm als hochqualifizierter Arbeitskraft und ihn nach 6 Monaten wieder entlässt. Und so reiht sich praktisch eine Station an die andere, bis bei diesem Mann am Ende der Glaube verloren geht, dass er auch mit eigener Anstrengung für dieses Problem nochmal einen Platz finden könnte. Und dann setzt ein Suchprozess ein, häufig verbunden mit Krankheit, also die Ziellosigkeit und Orientierungslosigkeit führt zu gesundheitlichen Störungen und dann häufig setzt Schritt für Schritt diese Rückwärtsbewegung ein und die Orientierung findet nach rückwärts im Grunde nur noch auf den Lebensabend statt. La technique n'est pas un phénomène neutre. Die Technik ist kein neutrales Phänomen. Sie ist ein Phänomen, das die Beziehung zum Anderen und die Beziehung zur Welt verändert. Und solange es da keine Vernunft gibt, keine Philosophie der Technik auf der Höhe ihrer Macht, werden wir uns nicht davor schützen können. Wir glauben, dass der technische Fortschritt nur zu unserem Wohl ist. Aber es gibt keinen Gewinn ohne Verlust. Ich bringe ein Beispiel. Man hat die Concorde erfunden, das Überschallflugzeug, und man hat den Passagierdampfer verloren. Jeder Fortschritt bringt einen Verlust mit sich. Die Pferde, die Kavallerie, die vor der Einführung der neuen Technologien Geschichte gemacht haben, dienen heute nur noch dem Vergnügen der Kinder. Wir haben das Auto bekommen und die Pferde verloren. Wo sind die Pferde? In den Hippodromen, den Rennbahnen. Werden wir morgen Homodrome haben für die Arbeitslosen? Teleshopping, Telebanking, Telekommunikation, Telearbeit. Die neuen Techniken schröpfen den Energiehaushalt der Erde erheblich. Doch von den Datenhighways erhofft man als Nebeneffekt, dass die Autobahnen leerer werden und der innerstädtische Verkehr entlastet wird. Zukunftsplaner erwarten, dass der Berliner Berufsverkehr in 10 Jahren um 20-30% schrumpft. Die Möglichkeit von Videokonferenzen könnte den Flugverkehr verringern. Alles Zukunftsmusik. O unsere Augen von einst, die in einem Himmel flüssiger Sonne weinen. Wir fühlen, wie die Seele neuer Welten in unserer Brust die Fanfare des Aufruhrs bläst. Wir werden uns in digitalen Nachbarschaften zusammenfinden, in denen der physikalische Raum keine Rolle mehr spielt und in denen Zeit eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Wenn Sie in 20 Jahren aus dem Fenster schauen, werden Sie dort vielleicht etwas sehen können, was 5000 Kilometer und 6 Zeitzonen weit entfernt ist. Digitale Nachbarschaften. In den Träumen der Macher vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, verwandelt sich der Alltag in nie Dagewesenes. Man geht nicht mehr aus dem Haus, um sich zu besuchen. Anwesenheit ist nicht erforderlich. Der Enkel kann sich die Oma auf dem Bildschirm holen. Die innige Begegnung mit realen Menschen findet dann vielleicht nur noch in Therapiegruppen statt. Gegen Bezahlung natürlich. Es gibt ja ganz verschiedene Erklärungsmodelle für psychosomatische Erkrankungen. Eines, was ich sehr attraktiv finde, ist, dass der Mensch eine antwortende Umgebung braucht. Eine antwortende Umgebung kann nie eine technische Umgebung sein, sondern das muss eine menschliche Umgebung sein, wo ich in dialogischen Verbindungen mit anderen Menschen stehe, die die gleiche Sprache wie ich sprechen. Also das sind die Dinge, die man als Lebendigkeit bezeichnen kann. Und rein technische Welten, die mir also den Konsummarkt als antwortenden Partner dienen, der meine Bedürfnisse zu erfüllen verspricht, oder technische Welten, in denen ich reduziert bin auf eine bestimmte Funktion, die ich zu erbringen habe. Solche technischen Welten sind üblich, aber sie haben doch was sehr Lebensfeindliches an sich. La marche à pied est comme la parole, comme la langue, comme le la communication, une nécessité de l'être. Das zu Fuß gehen ist wie das Sprechen, wie die Sprache, wie die Kommunikation eine Notwendigkeit des menschlichen Wesens. Wir sind mit einer Seele ausgestattete Lebewesen und wir brauchen es, unseren Körper in der ihm eigenen Bewegung zu erproben. Unser Körper ist an die Bewegung gebunden, wenn wir nicht mit Verkümmerung, Gebrechlichkeit und Krankheit bestraft werden wollen. Die Technik zielt darauf ab, den Menschen nicht nur unnütz zu machen, sondern überholt. So als gäbe es eine künstliche Evolution, die sich anschickte, an die Stelle der Darwinschen Evolution zu treten. Als träte der technisch gerüstete Mensch an die Stelle des mangelhaft Ausgerüsteten. Auf dieselbe Weise, wie der zivilisierte Mensch den Wilden, den Primitiven in Verruf gebracht hat. Le sauvage, le primitif. Im Gegensatz zum Motorradfahrer ist der Läufer stets in seinem Körper anwesend. Unaufhörlich gezwungen, an seine Blasen, seine Atemlosigkeit zu denken. Beim Laufen spürt er sein Gewicht, sein Alter. Mehr denn je ist er sich seiner selbst und seiner Lebenszeit bewusst. Alles wird anders, wenn der Mensch die Macht der Geschwindigkeit auf eine Maschine überträgt. Von dem Moment an ist sein Körper aus dem Spiel. Und er gibt sich einer Geschwindigkeit hin, die unkörperlich, immateriell ist. Reine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit an sich. Geschwindigkeitsextase. Eine seltsame Allianz. Die kalte Unpersönlichkeit der Technik und die Flammen der Ekstase. Effectivement, en ce moment, il y a une tentative de reprendre pied dans son corps. Es gibt einen Versuch, seinen Körper wiederzuerobern. Das Gefühl, dass der Körper von der Technik überholt ist, bewirkt, dass der Mensch ihn wiederfinden will, aber durch spielerische, sportliche, anders gesagt, zwecklose Übungen. Diese Art des Interesses für den Körper sollte uns zu Recht beunruhigen. Denn politisch gesehen existiert der Körper nur in Bezug auf andere Körper, auf den, der ihn geboren hat, und auf den sozialen Körper, der ihn empfängt. Le corps qui l'engendre, c'est-à-dire sa famille, le corps qui le reçoit, c'est-à-dire le corps social. Diese Bezüge befinden sich beide nicht in einer Entwicklungsphase. Es entwickelt sich nur der Individualismus und ein spielerisches, sportliches Interesse für den eigenen Körper. Kein politisches. Sportif, je dirais, mais pas très politique. Fitnesscenter, Bodybuilding, Joggen, Aerobics, Kalanetics, Yoga, Jazzgymnastik, Karate, Tai Chi, Feldenkrais, Judo. Und neben dem Sportlichen entwickelt sich ein krankhaftes Interesse am Körper. In den alten Bundesländern schon seit längerem, in den neuen erst in letzter Zeit. Ein hilfloser Versuch, die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Veränderungen und ihre Anforderungen irgendwie zu meistern. Man hat gesehen, dass einige westtypische Krankheitsbilder jetzt auch aufgetreten sind, zum Beispiel die Essstörungen, die Magersüchte und die Bulimie. Das sind Krankheitsbilder, die sicherlich sehr viel mit einem Selbstständigkeits- und Autonomieideal zu tun haben und widerspiegeln, dass der junge Mensch heute sich in einer anderen Situation befindet als zu DDR-Zeiten, nämlich sehr früh, sehr schnell selbstständig werden. Und diese Autonomieforderung leiste was, sei ein Individuum, bewähre dich für dich selbst. Diese Forderung ist völlig neu. Also Individualist war in DDR-Zeiten ein Schimpfwort. Und auf einmal ist das ein hoher Wert. Die Essstörungen drücken dann im Grunde das unbewusste Gegenteil, also das Überfordertsein von dieser Autonomieforderung aus. Der Körper soll unter Kontrolle sein, der soll also nicht unkontrolliert Gefühle produzieren, weder Hunger noch sonst was. Und in dieser Askese werden dann tatsächlich solche weichen, schwachen, ängstlichen, kindlichen, depressiven Empfindungen, die eigentlich natürlich sind, unterdrückt und abgewehrt. Die Droge der Jetztzeit heißt Ecstasy, ihre Musik Techno. Kein Raum für langsames Wachsen. Muße, Wartezeiten, Zögern, Leerlauf, Pausen und Geduld sind Elemente, die aus dem Leben verschwinden. Haben Sie schon Ihren nächsten Abenteuerurlaub gebucht? Vielleicht Bungee-Jumping oder Wildwasserpaddeln? Oder wälzen Sie noch hektisch die Kataloge der Verlockungen, damit Sie mithalten können, wenn Ihre braungebrannten Nachbarn und Kollegen ihre Weltreisen vor Ihnen ausbreiten? Beim nächsten Ton ist es. Beim nächsten Ton ist es. Beim nächsten Ton. Im Fortschreiten des Fortschritts. Wenn die Idee, den Nachfahren dienstbar zu sein, ihre Verbindlichkeit eingebüßt hat, werden Zeitgenossen mit ihresgleichen um Vorteile innerhalb der verfügbaren Lebenszeit rivalisieren. Sie werden nicht mehr unter großem Einsatz für das Wohlergehen der Nachfahren Sorge tragen, sondern umgekehrt ihr Wohlergehen auf Kosten der Nachkommen fördern und deren Zukunft gleichsam auf Pump verscherbeln. Die Gangart des Fortschritts wird dann nur noch eine Geschwindigkeit kennen, die wegen der fatalen Kürze des Lebens zur Hektik gesteigerte Eile. Die fatale Kürze des Lebens angesichts der verlockenden Fülle der Möglichkeiten. Die Angst, das Wichtigste, Schönste und Beste zu versäumen. Der Versuch, sich selbst zu beschleunigen, funktioniert nur begrenzt. Sie müssen immer noch 6 Minuten am Radio bleiben, wenn Sie die Sendung zu Ende hören wollen. Wir können nicht schneller senden und Sie können nicht schneller hören. Aber vielleicht wird eines Tages ein Chip im Hirn dieser entsetzlichen Langsamkeit ein Ende bereiten. Es besteht eine geheime Verbindung zwischen der Langsamkeit und dem Gedächtnis, zwischen der Geschwindigkeit und dem Vergessen. Denken wir an eine äußerst banale Situation. Ein Mann geht auf der Straße, plötzlich will er sich etwas ins Gedächtnis rufen, doch die Erinnerung versagt. In diesem Moment verlangsamt er automatisch seine Schritte. Umgekehrt beschleunigt jemand unbewusst seine Gangart, der versucht, einen gerade erlebten schmerzlichen Vorfall zu vergessen. Als wollte er sich rasch von dem entfernen, was zeitlich noch allzu nahe bei ihm liegt. In der existenziellen Mathematik bekommt diese Erfahrung die Form zweier elementarer Gleichungen. Der Grad der Langsamkeit verhält sich direkt proportional zur Intensität der Erinnerung. Der Grad der Geschwindigkeit verhält sich direkt proportional zur Intensität des Vergessens. Je suis très, très fier que Milan Kundera s'intéresse à la vitesse. Ich bin sehr stolz darauf, dass Milan Kundera sich für die Geschwindigkeit interessiert. Ich habe seinen Roman mit großem Interesse gelesen. Einige Passagen sind mit meiner Arbeit verwandt und ich freue mich darüber. Ich glaube auch, dass Geschwindigkeit mit dem Vergessen gepaart ist. Die Geschwindigkeit beschleunigt, sie industrialisiert das Vergessen. Das Vergessen des Fußgängers ist sozusagen handgemacht. Er hat immer ein schlechtes Gewissen. Er erinnert sich und vergisst mit einer relativen Geschwindigkeit. Et il oublie à une vitesse relative. L'homme du supersonique, du jet set, l'homme d'internet, l'homme de la téléconférence. Der Mensch des Jetset, der Flugzeugpilot oder der Internaut hingegen industrialisieren das Vergessen und verwandeln es in eine Macht, deren Dimension wir uns nicht einmal einbilden können. Ich denke, dass man sein Leben vergisst, aber vor allem, dass man die Welt vergisst. Das ist das Ergebnis der Industrialisierung des Vergessens durch die absolute Geschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen. Industrialisation de l'oubli par la vitesse absolue des ondes électromagnétiques. Im österreichischen Klagenfurt wurde vor einigen Jahren der Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet. Nicht, dass die Klagenfurter besonders schwerfällige Menschen wären. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das eigene Zeitgefühl und die Anpassung an biologische Rhythmen bewusst zu fördern. Die Mitglieder treffen sich zu Seminaren, um Langsamkeit zu trainieren. Eine ihrer Übungen besteht darin, 100 Meter in einer halben Stunde zurückzulegen. Gemäß dem japanischen Haiku. Ja-Schnecke, besteige den Fujiyama. Langsam, ganz langsam. Aber was tun Sie, wenn die halbe Stunde vorbei ist? Wenn man mich sprechen hört, könnte man leicht sagen, ich sei Pessimist. Das bin ich nicht. Ich bin ein Amateur im eigentlichen Sinn des Wortes. Ich liebe die Geschwindigkeit. Ich bin ein Amateur, ein Kunstkritiker der Technik. Warum meine Rede pessimistisch klingt? Weil uns die Technologien eigentlich nur durch Werbung erreichen. Die Technik erscheint lediglich in ihren positiven Leistungen. Die Beschleunigung wird nur von ihrer günstigen Seite sichtbar. Das ist ein Phänomen der Werbung. Meine Arbeit ist die eines realistischen Mannes, der absolut begeistert ist von der Technik und der nie danach gerufen hat, das Rad zurückzudrehen. Im Gegenteil. Nur muss man, um die Technik voranzubringen, die Freiheit haben, sie zu kritisieren. Ich weiß nicht, ob wirklich die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung die Menschen überfordert. Aber was vielleicht falsch läuft manchmal bei diesen Entwicklungen ist, dass nicht genauso viel Aufmerksamkeit in die Folgenbewältigung, den Umgang mit den Folgen gelegt wird, wie in die eigentliche technische Entwicklung. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Also die Europäische Union gibt eben Unmengen viel mehr Geld dafür aus, dass die Technik vorangeht, als dafür zu gucken, dass das auch sozialverträglich möglich ist. Eines ist sicher. Die Temposteigerung, die seit Generationen über die Menschen hinwegrollt, ist auf der Ebene der menschlichen Erfahrung nur schwer zu fassen. Denn die wichtigen Zyklen des Lebens lassen sich nicht beschleunigen. Auf jeden Abend folgt immer noch ein Morgen. Auf jeden Winter ein Frühling. Auf jede Geburt ein Tod. Und auf jede freie Autofahrt ein Stau. Und inmitten der Begeisterung über die neuesten Errungenschaften meldeten sich zweifelnde Stimmen, selbst unter den Amateuren der Technik. Ich bin nicht geschützter als irgendjemand. Es sei denn durch mein Alter. Ich bin 64 Jahre alt. Es ist ein bisschen spät, um ein ordentlicher Sklave zu werden. Es gibt meiner Meinung nach keine individuelle Lösung. Aber es gibt Ideen. Nicht kollektiv. Sie keimen bei einigen und verbreiten sich. Es wird Zeit, dass sich viele Menschen kritisch mit den neuen Technologien auseinandersetzen, statt sich ihnen als Sklave, als Lehnsleute und Götzendiener hinzugeben. D'idées qui elles sont rarement collectives. Les idées commencent dans quelques individus, puis elles se répandent. Et je crois qu'il est temps qu'il y ait beaucoup d'hommes qui réfléchissent de manière critique aux nouvelles technologies, au lieu de se faire les vassaux, les esclaves, les idolâtres de ces nouvelles technologies. Fortschrittskrank. Vom Leben in der beschleunigten Gesellschaft. Ein Radiofeature von Mechthild Müser. Mit Texten von Peter Sloterdijk, Milan Kundera, Bert Brecht, Max Frisch, Nicolas Negroponte und Marianne Gronemeyer. Es sprachen Marianne Roger, Rainer Delventhal, Wolfgang Forrester und Walter Renneisen. Ton und Technik Anne Efforts und Daniel Velasco. Regieassistenz Tanja Linsen. Regie Claudia Johanna Leist. Redaktion Kurt Hondrich. Hat erst der ölige Motor aufgehört, wie ein verliebter Kater kläglich zitternd zu knurren, fliegen wir unersättlich hinan. Der Propeller kreist wie eine rotierende Doppelachse. Wir mähen die Sterne wie Ähren. Habt Acht, sie in hohlen Händen zu fangen, denn für euch, Kinder der Angst,

Eine Koproduktion des WDR mit Radio Bremen 1997. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de/feature. Radio Bremen 2. Uhr, die Nachrichten, Bonn. Bei dem ersten Steuergipfel zwischen Koalition und SPD hat sich noch kein Kompromiss abgezeichnet. Die Partei- und Fraktionschefs vereinbarten aber, dass je drei Unterhändler beider Seiten am Freitag die Chancen auf Einigung ausloten sollen. Nur bei Erfolgsaussichten soll es einen weiteren Steuergipfel geben. Finanzminister Weigel und SPD-Chef Lafontaine machten klar, dass Koalition und Opposition unterschiedliche Schwerpunkte für die erste Stufe der Steuerreform 1998 setzen. Während Union und FDP vorrangig Unternehmen entlasten wollen, forderte die SPD Entlastung der Arbeitnehmer. Annäherung gab es allerdings bei der Senkung von Lohnnebenkosten. In der gut dreistündigen Runde unter Leitung von Bundeskanzler Kohl, CDU und Lafontaine in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Bonn hatten beide Seiten ihre unterschiedlichen Konzepte vorgestellt. Stuttgart. Die Maschinenbauindustrie fordert eine grundlegende Reform des Systems der Flächentarifverträge. Die Reform muss nach Ansicht des Präsidenten des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Rogowski, den Weg zu weitreichenden Vereinbarungen auf Betriebsebene öffnen. So sollten zwischen Unternehmen und Belegschaften bis zu 50 Arbeitsstunden in der Woche vereinbart werden dürfen, sagte Rogowski der Stuttgarter Zeitung. Dabei müssten die Betriebe zwischen eigenen Verträgen und Flächentarifverträgen wählen können. München. Im Zusammenhang mit der Ausstellung zu Verbrechen der Wehrmacht ist es am Abend in München zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Ausstellungseröffnung durch Oberbürgermeister U der SPD und dem Initiator der Ausstellung, Jan-Philipp Remsmar, wurde von der CSU-Stadtratsfraktion boykottiert. Sie hatte parallel zur Eröffnung eine Fraktionssondersitzung im Rathaus angesetzt. Zu Beginn der Sitzung kam es zum Eklat, als Demonstranten der CSU ein Paktieren mit den Rechtsextremen vorwarfen. Daraufhin flogen Biergläser. Anschließend wurden die Demonstranten mit Gewalt aus dem Saal gedrängt. Mehrere Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Bremen. Die Bremer Stadtwerke dürfen die Pläne mit ihrer Tochterfirma Thermocomfort umsetzen. Thermocomfort soll Heizgeräte verkaufen, installieren.